Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. So, meine Lieben, die Osterpause ist vorbei. Wir sind wieder da. Ich grüße euch ganz herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir fangen heute an mit einer offenen Telefon-Talkshow, mit einer offenen Sendung. Das heißt, ihr ruft mich ganz einfach an, wenn ihr mit mir reden wollt, hier live in der Sendung, während der nächsten Stunde. Über welches Thema auch immer. Ruft ganz einfach diese Telefonnummer an 0800 5678 111 oder faxt uns unter 0800 5678 110. Über was habt ihr Lust, euch mit mir hier in der Sendung heute Nacht jetzt zu unterhalten? Die erste Anruferin heute Nacht, das ist Renate. Und Renate ist 66 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Schön, dass du wieder da bist. Ja, ich freue mich auch. Aber sehr erfreut bin ich nicht. Ich bin sehr traurig über eine Sendung, die ich heute gesehen habe. Was war denn? Auf Sat.1, Akte 2018 um 22.15 Uhr mit Ulrich Meier. Hab ich nicht gesehen. Was war da los? Über Sabrina aus dem Big Brother Haus. Ja. Und da ich das von Anfang an verfolge und die Presse auch lese, wie über Sabrina hergezogen wird, wurde heute mal die ganze Wahrheit erzählt. Und zwar war Schwester Claudia und Freund Peter beim Sender. Und da hat man dann gezeigt, wie schlecht es Sabrina eigentlich geht. Mhm. Und was für eine arme Maus sie ist. Die hausen schon 3 Jahre in einem Loch, was verschimmelt ist, die Jalousien zu. Mhm. Und aber wir haben doch alle jetzt gelesen in der Zeitung, dass RTL 2 die Schulden bezahlt für Sabrina. Ja, pass auf. Und auch die Miete, ne? Ja, 30.000 Mark sind bezahlt worden und 5.000 Mark Miete, aber es sind noch 300.000 Mark offen. Noch 300.000 Mark? Und Schulden, oder was? Schulden. Mhm. Und die wird ja gejagt von Gläubiger und sie hat dann hausen sie meinem alten Wohnwagen und sie hat praktisch an ihre Familie und an die Außenwelt nie was verlauten lassen, hat das mit ihrem Peter nur für sich behalten, um nicht so dazustehen. Sie hat sich geschämt und... Sagen wir, Renate, ich habe einige Sendungen Big Brother in der letzten Zeit nicht gesehen. Hat sie denn in dem Big Brother Haus schon mal über ihre Schwierigkeiten gesprochen? Nein, ich weiß gar nicht, dass hier draußen so viel los ist und dass die Pressen voll sind und... Weiß sie denn eigentlich von dem Glück, das ist ja immerhin auch Glück für Sie, dass RTL diese 30.000 Mark bezahlt, das auch nein, nicht? Nein, sie wird alles erfahren, wenn sie rauskommt, aber der Peter, der Freund Peter, hat geweint, hat gesagt, dass er Angst hat, wenn sie das erfährt, weil es niemand wissen sollte. Die beiden haben das für sich behalten, auch die Schwester hat nichts gewusst. Das heißt, ihr ist das gar nicht so recht, wenn das jetzt an die Öffentlichkeit getragen wird? Nein, auf keinen Fall. Und sie hat schon mal einen Selbstmordversuch gemacht und die Schwester will sie ja abholen und mit nach Hause nehmen und sie langsam darauf vorbereiten, dass die Presse sie nicht überfällt. Aber sie befürchten dann, dass sie sich doch was antut, weil sie mit der Schmach und mit der Schande nicht leben kann. Was kann man tun? Was kann man tun? Ich habe schon einen Brief an die Redaktion geschrieben. Der geht morgen in den Kasten, beziehungsweise heute. Ich bitte um die vielen tausend oder Millionen Menschen, ob im Internet oder vorm Haus oder Big Brother Zeitung, wenn jeder Einzelne eine Mark spendet und irgendwo ein Konto eingerichtet würde. Renate, dann wird die Sabrina Stein reich. Wenn, nehmen wir mal an, dass nur die Hälfte des Publikums von dieser Sendung... Das tut ja nicht jeder Domian. Nee, sagen wir nur die Hälfte. Die Hälfte des Publikums würde es tun. Dann wäre das Mädchen fein raus. Aber ich meine, das ist natürlich eine grandiose Idee, die du da hast. Vielleicht sollen wir die jetzt hier ganz einfach mal wirklich in die Öffentlichkeit hinaus pusten. Ich habe geweint, weißt du, als ich das... Und wir schlagen das vor. Finde ich eine gute Idee. Jeder spendet eine Mark, der sich mit dieser Sendung irgendwie verbunden fühlt. Ja, und genau. Der armen Sabrina ist geholfen. Denn alle, die jetzt das Böse über Sabrina gehört haben, ja, ja. Die würden auch nie eine Mark dafür geben, aber sie kennen ja auch die Wirklichkeit gar nicht. Vielleicht ist es ja wirklich ein ganz patentes Mädchen. Es ist ein super Mädchen. Und ich fühle mit Sabrina mit, Domian, weil meine Tochter in der gleichen Lage war. Aber wir haben mit viel, viel Liebe und Fürsorge haben wir sie beschützt und haben sie rausgeholt aus dem Dilemma. Ja. Also die Familie von Sabrina weiß nichts davon und die Mutter, die wird daran kaputt gehen. Ich merke schon, dir geht das richtig ans Herz. Also die Idee ich finde das so schrecklich. Ja, die Idee mit der 1 Mark finde ich grandios. Aber bitte, ihr Lieben, schickt diese 1 Mark nicht hier an uns, nicht an Domian, nicht an den WDR. Ich sondern, weiß auch noch nicht wohin, aber... Das muss RTL dann, RTL 2 irgendwie arrangieren. Also eher in Richtung RTL 2, aber bitte nicht hierhin, weil wir damit nun wirklich nichts anfangen können. Nee. Renate, du bist ein Fan dieser Sendung, ne? Ja. Hör ich schon. Ich war jetzt 2 Wochen im Urlaub und komme zurück hier in den WDR und finde einen riesen Postberg vor, wie das immer so ist, wenn ich zurückkomme. Ja. Und ich habe mich über eine Karte ganz besonders gefreut. Soll ich dir mal... Nee. Soll ich dir mal sagen, von wem die kommt? Ja. Es ist eine unaufgefordert geschickte Autogrammkarte von Kerstin aus dem Big Brother Haus. Nein. Sag ich dir. Guckst du Fernsehen? Kannst du sie sehen? Sag du, ich muss mich rumdrehen. Dreh ja, mal. Ich sehe sie. Ne? Ich lese mal vor, was die Kerstin geschrieben hat. Hallo Domian, sehe deine Sendung super oft, leider nicht in den letzten 53 Tagen. Klar, konnte sie ja nicht. Wollte dich eigentlich an meinem letzten Tag in Freiheit anrufen, hatte aber Schiss, im letzten Moment noch erkannt zu werden und rauszufliegen. Dir und deinen Fans alles Liebe und alles Gute. Bussi, deine Kerstin. Das ist doch nett, ne? Ist das nicht toll? Da habe ich mich wirklich gefreut. Hat sie einfach so geschickt, obwohl wir nie miteinander Kontakt hatten. Ja. Ja. Also Renate, wir verfolgen das mal weiter mit der 1-Mark-Spende. Vielleicht kommt da jetzt eine Riesenwelle ins Rollen. Vielleicht haben die Kollegen von der Bild-Zeitung zugehört oder vom Express oder von irgendwelchen anderen Zeitungen und greifen das auf. Und vielleicht wird da eine ganz tolle Sache raus. Mal gucken. Ne? Jetzt ist mir gerade ein großes Missgeschick passiert. Was? Ich wollte das Gespräch gern aufzeichnen. Jetzt sehe ich, mein Timer ist noch an, also ist alles im Arsch. Ach, wir dürfen keine Aufzeichnung rausgehen. Weiß ich. Aber vielleicht können wir es irgendwie arrangieren, doch noch. Über einen anderen Zuschauer. Wir bleiben in Kontakt, vielleicht wird was draus und dann unterhalten wir uns nochmal, würde ich sagen. Das wäre schön und du bist der Größte. Dankeschön, Renate. Tschüss. Und grüß den Stehpinkler. Den Stehpinkler? Ja. Ach, den Stehpinkler, den grüße ich. Ja. Von dir, ne? Ja. Mach ich. Tschüss. So, meine Lieben, über was habt ihr Lust, euch mit mir zu unterhalten? Wir können uns natürlich die ganze Sendung über Big Brother unterhalten. Zum Beispiel, was denkt ihr denn über die neue? Ich habe die neue erst einmal verfolgt und gesehen am Sonntag, seitdem nicht. Könnte mir aber vorstellen, dass die Jungs einspeicheln schon, wenn das Mädchen in ihre Nähe kommt. Wie schätzt ihr das denn ein? Oder wie sind überhaupt die letzten Tage, oder der heutige Tag, der gestrige Tag, vergangen? Was ist da passiert im Haus? Was ist euer Tipp? Ich tippe ja, dass Alex rausfliegt. Aber wer weiß. Aber wir können uns über alle möglichen Sachen unterhalten. Wie gesagt, 0800 5678 110. Und jetzt ist in der Leitung, wie heißt sie? Lissi? Ja. Hallo Lissi, 42 Hallo. Jahre alt. Guten Morgen. Schönen guten Morgen. Was ist dein Thema? Ja, ich bin auch, ruf auch an wegen Big Brother und Sabrina. Ich glaube, wir brauchen gar keine andere Themensendung mehr zu machen. Wir reden jetzt immer nur noch über Big Brother. Nur ich sehe das Ganze nicht so ganz so wie die Renate, sondern ein kleines bisschen kritischer. Ja, sag mal. Also ich habe mich heute eigentlich, also überhaupt habe ich mich eigentlich geärgert über diese ganze Berichterstattung, was sie jetzt da mit dieser Sabrina machen, die nun da drin ist und ja auch von gar nichts weiß. Mhm. Also gar nicht selber entscheiden kann, ob das nun überhaupt an die Öffentlichkeit... Ja, das muss ein Hammer für sie sein, wenn sie das mal erfährt, dass ihr ganzes Privatleben oder auch diffuses Privatleben oder das, was so ein bisschen im Argen liegt, das alles breitgetreten wird, ne? Genau, andererseits denke ich, wenn man sich so in die Öffentlichkeit begibt und man hat sowas im Hintergrund... Hast du recht. Dann muss man da auch mit rechnen, hast du recht, dass man irgendwo auftaucht. Hast du recht, ja. Ich finde nur, dass sie sich so ein bisschen... vielleicht damit auch aus der Verantwortung gestohlen hat, warum auch immer, ob aus Angst oder warum auch immer, aber irgendwie... Glaubst du sogar, dass da, also ist jetzt eine vage Vermutung, Spekulation, dass da so ein bisschen Berechnung hintersteckte, nach dem Motto, ich habe ein Riesenberg Schulden, gehe jetzt in diese Fernsehsendung und hoffe, dass danach die Welt im Reinen ist, wenn ich rauskomme? Also vielleicht nicht unbedingt Berechnung, vielleicht ist es auch einfach nur ein Hilferuf. Das kann natürlich auch sein, ich will da ja nichts Schlechtes in dem Sinne unterstellen, ich kenne die ja gar nicht. Aber es haben viele Leute Schulden. Ich gehöre auch dazu. Ich habe auch ein paar Schulden, wenn auch nicht gerade 300.000 Mark, Gott sei Dank. Lass mich nochmal unterbrechen. Ich habe diese Sendung ja nicht gesehen vorhin. Und viele von unseren Zuschauern heute Nacht und Zuhörern sicher auch nicht. Wie sind denn jetzt diese 300.000 Mark zusätzlich zu den 30.000 Mark noch zusammengekommen? Wie begründen sich diese Schulden? So ganz klar kam das nicht raus. Also die haben, der Peter und sie haben wohl irgendwie einen Autounfall gehabt. Mhm. Sind wohl irgendwie nicht krankenversichert und sowas gewesen. Mhm. Und durch diesen Unfall und dadurch haben sie dann auch irgendwie ihre Firma verloren. Ja, sowas kennt man ja schon, das weiß man. Ne? Ja, und dann ist ja schnell ein hoher Schuldenberg, eine hohe Schuldensumme kann da ja schnell zustande kommen bei einer. Wie würdest du das, du sagst gerade, dass du selbst Schulden hast. Mhm. Darf ich fragen, wie viel, wie hoch? Ja, musst du nicht sagen. Ungefähr 20.000. 20.000 Mark. So, jetzt hast du gerade den Vorschlag von Renate gehört. Jeder, der mit dieser Sendung irgendeinen Kontakt steht, Verbindung steht, sollte eine Mark spenden. Findest du das in Ordnung, gerecht oder ungerecht all den anderen Menschen gegenüber, die auch verschuldet sind und vielleicht auch unverschuldet verschuldet sind? Also aus meiner Situation heraus muss ich eher sagen, ungerecht. Zu mir kommt auch keiner und überweist mir Summe auf mein Konto und ich bin alle Sorgen los. Mhm. Ich muss auch selber da durch, bin seit mehreren Jahren schon arbeitslos, habe allerdings einen Mann, der noch der arbeitet und der Geld verdient. Ist natürlich für uns ziemlich hart, weil da die Kosten sind ja sehr hoch, was man auch an Miete und sowas hat. Nehmen wir mal an, dieser Vorschlag von Renate würde greifen und die Leute... Und die Fans sind ja im Moment ziemlich begeistert, um nicht zu sagen teilweise hysterisch auch, und die tun das auch. Würdest du es ihr gönnen oder würdest du denken, na, sie sollte vielleicht das Geld doch irgendwie spenden und selbst sehen, dass sie aus dem Schlamassel rauskommt? Also gönnen würde ich ihr das schon. Ich würde mir dann allerdings wünschen, dass sie das, was sie dann eventuell über hat, mal angenommen, also sie braucht jetzt 300.000 Mark, mal angenommen, sie kriegt jetzt 500.000 Mark, dass sie davon dann schon etwas an einen guten Zweck irgendwie... Dann abgibt so nach dem Motto, mir wurde geholfen, nun helfe ich auch mal jemand anderem. Wenn die Arme wüsste, dass wir in tiefer Nacht hier über ganz Deutschland verbreitet über sie uns unterhalten, ne? Und über ihre Schulden. Ja, kann sie ja nicht hören. Das kann wird ihr bestimmt nicht gefallen, denke ich mal. Ne? Also, du siehst das kritisch. Ich sehe es ein bisschen kritisch. Du findest, dass sie auch ein bisschen mit Schuld anträgt? Habe ich das auch so verstanden? Oder dass sie sich auch selbst bemühen müsste, da rauszukommen? Ja, wenn man Schulden hat, ist man nie selbst ganz unschuldig. Ich meine, auch wenn manchmal schlittern schon Leute da so rein, ne? Unglücklicherweise. Aber vielleicht ist dann auch ein kleines bisschen Dummheit daran schuld. Das war es bei uns auch. Also, es bleibt nichts anderes übrig, als die ganze Sache weiter zu verfolgen. Und du bist eine kritische Beobachterin des Ganzen. Ja, ich bin gar nicht so ein großer Big Brother-Fan. Mhm. Ich verfolge das also nur so am Rande. Ich habe eine 19-jährige Tochter, die das mit Begeisterung verschlingt. Und da bleibt das nicht aus, dass ich dann auch mal was mitbekomme. Ja. Mit meiner Tochter hast du mal gesprochen. Sag bloß. Die heißt Daniela. Die nette Daniela war das. Die hat dir First Time von den Kellys vorgesungen. Ja, natürlich. Schon 3 Jahre her. Ja, ich erinnere an die ganzen Gesangsgeschichten erinnere ich mich immer sehr gut. Ja? Die war damals so ein sehr großer Kelly-Fan und hat alles mit Kellys und gesammelt und getan und gemacht. Sag mal, lies dir noch mal ein Wort zu dieser Sendung. Hast du sie am Sonntag gesehen? Nein, leider nicht. Ich sitze immer schreiend vor dem Fernseher und finde es unsäglich blöd, wenn diese Sterndeuter da ihren ganzen Quatsch von sich geben. Das habe ich die Woche davor irgendwann mal gesehen. Schwaller ist das, ein Geschwaller. Und Herr Percyhofen tut immer so, als wäre das die Wahrheit der Welt und fragt ganz intensiv nach. Naja, es ist eine Kids-Show, da müssen wir halt einen mitleben, es ist so. Ja, also ich finde die Sendung nicht schlimm, also so ist es nicht. Ich selber würde es nicht machen, für mich wäre es nichts. Ja. Aber wer es denn machen will, bitteschön, ihm das seine, ne? Es gibt ja jetzt die neuesten Überlegungen, dass demnächst Prominente in ein solches Haus einziehen sollen. Das finde ich nun sehr spannend und bin sehr, sehr gespannt, welche Kollegen bereit sind, das mitzumachen. Jenny Elvers bestimmt. Elvers. Ja. Ja, weiß ich nicht, ob sie es machen würde, weiß ich nicht. Elisabeth Obwohl, Volkmann. Das stelle ich mir auch sehr interessant vor, vielleicht würde ich dann auch gucken. Ja, das Publikum wäre natürlich dabei. Und wenn der Harald vielleicht auch noch dabei wäre, der es mit Sicherheit nicht macht, aber... Und du? Nein, ich mache es nicht, um Gottes Himmels Willen. Nein, nein. Aber ich finde, was langsam mal fällig wäre, wäre die Einladung bei Wetten, dass, ne? Nee, da bin ich nicht bekannt genug für. Du hast mal gesagt, wenn du bei Wetten, dass eingeladen wirst, dann würdest du dir eine Glatze schneiden. Und ich warte immer noch darauf, dass du endlich mal eine Einladung bekommst. Ja, ich hoffe, dass ich dann die Einladung nicht so schnell bekomme. Die Haare sind eigentlich kurz genug, wie ich sie jetzt habe. Na, wir wollen mal gucken. Lissi, danke für deine Meinungsäußerung. Grüß die Torte herzlich von mir und ich würde sagen, bis irgendwann mal. Ja, Zieh die Grüße an dein Team. Mach ich. Mach weiter so. Ja, tschö. Ciao. Stefanie, 18 Jahre. Guten Morgen. Hallo. Ja, hallo. Über, auch Big Brother? Nein, eigentlich nicht. Seit Slatko nicht mehr. Wie, guckst du seit Slatko nicht mehr? Nein. Ach, bist du so ein Fan, dass du gesagt hast, ich mag das gar nicht sehen, wenn der Mann nicht mehr dabei ist? Nein. Nein, überhaupt nicht. Nee, ich fand nur, am Anfang war es irgendwie lustig und jetzt mittlerweile finde ich eine Intrige nach der anderen und diese ganze Kerstin, Manu, Alex Klicke geht mir dermaßen auf den Wecker, das muss nicht sein. Dennoch, wer ist dir denn von den Verbliebenen der oder die sympathischste? Ich habe schon lange nicht mehr gesehen. Die Andrea fand ich immer total süß. Mhm. Und, Na, so ein Mädchen wie du steht vielleicht auf John, oder? Nein. Überhaupt nicht. Nee. Also wenn, dann Andrea vielleicht. Ja. Aber du bist nicht mehr up to date, deswegen können wir gar nicht reden miteinander. Nein, nicht. Über was reden wir denn, Stefanie? Ja, nicht so schön. Ich habe Bulimie. Mhm. Und ich glaube, ich bin gerade in einer ziemlich schwierigen Phase. Mhm. Es ist ziemlich viel passiert in den letzten Jahre und ja. Ich bin gerade in einem Punkt, wo ich einfach nicht weiter will. Ja. Du bist 18 Jahre alt, dachte ich gerade. Ja, ich werde 19. Bulimie krank, ne? Ja. So wollen wir das sagen. Das ist ja nun anerkanntermaßen eine Krankheit. Ja. Für die, die das noch nicht vielleicht direkt jetzt erkennen, diesen Begriff, also du bist ess- und magersüchtig, das heißt, du erbrichst das, was du gegessen hast. Ja. Und bist vermutlich auch relativ dünn. Nicht so. Das ist jetzt falsch. Magersucht ist was anderes als Bulimie. Ja, ist klar. Ja, ich weiß. Ja. Also du erbrichst das wieder, was du gegessen hast und bist auch nicht so ganz dünn wie eine magersüchtige Frau oder ein magersüchtiger Mensch. Ja, ich muss sagen, ich hatte davor Magersucht. Mhm. Und ich war auch relativ dünn und jetzt habe ich auch sehr zugenommen dadurch. Mhm. Wie viel wiegst du jetzt? Ich habe jetzt ungefähr 65 Kilo. Bei einer Größe von? 1,65. Mhm. Wie lange bist du jetzt schon essgestört? Oh je, 4 Jahre sicher. Mhm, 4 Jahre schon. Mhm. Dann hat sich die Magersucht umgewandelt in die Ess- und Brech- in die Bulimie. In die Ess- und Brechsucht. Ja. Und wie lange geht das jetzt mit der Ess- und Brechsucht schon so? Circa 2,5 Jahre mhm. davon. Wie oft hast du, man kann ja da geradezu von Anfällen reden, von ja. Essattacken und Brech, oder man kann es vielleicht auch vulgär sagen, weil es sind ja eigentlich Kotzattacken, ne, was man da mitmacht. Wie oft hast du das, am Tag oder in der Woche? Es kommt drauf an, also grob gesagt so 1-2 Mal die Woche. Mhm. Also es ist gerade in einer besseren Phase, muss ich sagen. Mhm. Wie viel stopfst du dann in dich hinein, von der Menge her? Das ist eigentlich was pervers zu sagen. Ne? Nee, das ist nicht pervers. Erzähl es mal. Das ist wirklich eine schwere, schlimme Krankheit. Und je offener man damit umgeht, desto mehr Akzeptanz findet das da draußen und desto besser ist es für einen selbst auch, wenn man das ganz offen ausdrückt. Ja, was halt da ist, ne? Ich denke, in Maßen, so was halt eben so ein Vier-Personen-Haushalt irgendwie. Mhm. Lebst du alleine? Ja. Mhm. Ja. Dann stelle ich mir das so vor, dass du zu Aldi gehst oder zu wem auch immer, ordentlich einkaufst, allen möglichen Kram und das in dich hineinstopfst. So ist es. Mhm. Und es dann erbrichst. Ja. Ich möchte aber eigentlich nicht unbedingt so drüber reden. Mhm. Warum nicht? Ich weiß nicht, also es ist ich finde es doch irgendwie wichtig, dass gerade solche Themen auch mehr an die Öffentlichkeit kommen, weil ich denke, dass da eine ganz, ganz hohe Zahl ist an Menschen, mhm. die das auch hat und darunter leidet und ganz, ganz schlimm darunter leidet. Mhm. Aber irgendwo ist da doch eine unheimliche, ich merke es auch jetzt, also mhm. ist da eine riesige, eine Furcht, das mhm. auch irgendwie preiszugeben, weil... Mhm. Nun ist es ja Gott sei Dank so, dass, ich sag mal so, in den letzten 10 Jahren über diese Krankheit sehr viel und sehr offen ja. und auch sehr öffentlich geredet wurde. Ja, geredet, also, wie gesagt. Ach. Ja, ja, aber ich finde, dass du da überhaupt gar keine Scham haben musst, dieses dann auch von dir zu erzählen. Weil ich schon auch glaube, dass einem das selbst sehr gut tut, wenn man das äußert. Ja. Wie machst du das denn? Da geht ja auch eine ganze Menge Geld drauf. Mhm. Wie finanzierst du das? Das könnte jetzt mein Pech sein. Also, mein Vater ist gestorben und ich habe sehr viel Geld geerbt. Und, ja. Das heißt, finanziell ist das gar kein Problem für dich, immer wieder kräftig einzukaufen. Mhm. gelingt. Ich will dir, Stefanie, gestatte mir doch mal diese indiskrete Frage. Ich werde dir auch gleich erklären, warum ich das so frage. Gelingt dir das Erbrechen immer noch so, oder hast du auch Schwierigkeiten, wenn du sehr viel gegessen hast, das dann zu erbrechen? Teilweise schon Schwierigkeiten, ja. Deswegen auch die Gewichtszunahme. Das heißt, es kann passieren, dass dann einiges von dem, was du gar nicht in dir haben möchtest, dann trotzdem in dir bleibt. Ja, so ist ja die letzte Zeit, deswegen. Ich habe ganz lange über 50 Kilo gut halten können. Nun plagst du dich schon so viele Jahre mit dieser Erkrankung, mit diesem Leiden herum. Ja. Hast du denn irgendwann auch schon mal den Weg nach draußen versucht, den Weg zu einem Arzt, zu einem Therapeuten? Ich bin in therapeutischer Behandlung. Auch die ganze Zeit über schon. Die ganze Zeit? Ja. Und es hat nichts genutzt? Überhaupt nichts, nein. Immer bei derselben, bei demselben Therapeuten? Nee, am Anfang, ich hatte am Anfang 3 verschiedene, bis ich jetzt zu der gefunden habe, bei der ich jetzt bin. Und was für ein Gefühl hast du bei der Frau? Sehr, sehr gutes, aber ich bin jetzt auch schon ein Jahr lang bei ihr und ich merkte irgendwie kein Vorwärtskommen. Das sind immer so phasenweise, wo ich merke, es geht mir besser. Merkst du irgendwelche anderen körperlichen Beschwernisse schon? Hast du Magenprobleme? Hast du Zahnfleischentzündungen durch die Magensäure? Ich würde sagen, überhaupt nichts. Überhaupt nichts. Also es ist auch komisch, nach außen hin sehen überhaupt nichts an. Also sagen alle, so ein schönes Mädchen und der geht's gut und mitten im Leben. Und wer weiß das denn überhaupt von deinen Leuten? Eigentlich nur meine Familie und meine beste Freundin. Hast du einen Freund? Auch eine andere Geschichte. Bis vor 2 Monaten, ja. Die große Liebe und dann wollte ich es ihm nicht mehr zumuten. Wusste er es? Ja. Hast du es ihm ganz offen erzählt? Wusste er genau deine Praktiken auch? Nee, das nicht. Also ich habe ihm, nach 2 Wochen Beziehung hatte ich ihm meine ganze tolle Geschichte erzählt. Nicht in Einzelheiten, aber so grob. Und er hat total selbst verständlich voll reagiert und total lieb und ja. Du hast gerade gesagt, du wolltest es ihm nicht mehr zumuten. Nein. Heißt das, dass du Schluss gemacht hast? Ja. Obwohl er gar nicht wollte? Nee. Ich habe mich mit einer Lüge irgendwie aus der Welt gezogen und... Was war das für eine Lüge? Ach, dass ich ihn betrogen hätte. Mein Gott, und du hast ihn nicht betrogen? Nein. Und du hast ihn noch immer... Du hast ihn geliebt oder liebst ihn heute noch? Ja. Nur wegen dieser Scheißkrankheit? Ja. Das ist keine Ausrede jetzt, aber ich glaube, das ist ein Teil von der Bulimie, dass man immer in einer Lüge lebt eigentlich. Eine Lüge vor sich selbst, vor anderen Leuten vor allem und man kommt immer tiefer rein. Du tust ja ständig Schlechtes, ne? Ja. Hast du mit deinem Freund für dich angenehme Sexualität gehabt? Ich würde sagen, ja. Also es war der Erste, der mich wirklich geliebt hatte und nicht nur irgendwie wegen dem Aussehen oder irgendwas oder anderen Dingen, sondern einfach so mich als Mensch und ich habe alles kaputt gemacht. Und wenn du jetzt an ihn denkst, ist es nicht ganz schlimm für dich, dass du einen Mann hast gehen lassen, der dich liebt, den du liebst? Das Schlimmste überhaupt, ja. Und ich habe Angst irgendwie, dass sowas nie wiederkommt. Jetzt hast du mich angerufen hier heute Nacht. Ja. Und hast den großen Schritt gewagt und jetzt auch getan, in einer großen Öffentlichkeit von dir zu erzählen, obwohl du nur am Telefon bist, aber immerhin. Ja. Warum hast du das getan? Irgendwo ist es doch noch eine Anonymität, finde ich. Ja, irgendwo, also... Aber was war die Motivation dafür? Du hast dir sicher irgendetwas davon versprochen oder erhofft. Ich glaube, es ist einmal, weil ich gerade in einer von dieser eventuell doch besseren Phasen bin. Und dann dieser unheimliche Drang, das Ganze doch nach außen zu bringen, irgendwie, also... So, Stefanie, jetzt sage ich dir mal, woher ich auch die Unverfrorenheit genommen habe, dich zu den ganzen, nach den ganzen Details zu fragen. Ja, das wollte ich auch noch fragen. Ja, das hatte ich jetzt auch nicht vergessen. Ich habe dich deshalb danach gefragt, weil ich glaube, das sehr gut nachempfinden zu können, was du gerade geschildert hast. Weil ich selbst einige Jahre an Bulimie gelitten habe und kenne diese ganze Hölle und kenne diese ganze Tortur. Was, du selbst? Und weiß, was für ein Gefühl es ist, ich sage es jetzt mal so, wie es ist, weil man sich so fühlt, kotzen vor einem Klo zu hängen und den ganzen Bauch versucht zu entleeren. Ich weiß es. Ich kann dir jetzt aufgrund meiner Erfahrung keinen Rat geben, wie du da rauskommst. Weil ich glaube, dass jeder Mensch einen anderen Weg geht, aus einer solchen Krankheit, aus einer solchen Sucht herauszukommen. Ich habe es alleine geschafft, ohne einen Therapeuten. Aber ich weiß, dass du, ich weiß nicht was, aber ich weiß, Stefanie, dass du irgendetwas tun musst, weil du vor die Hunde gehst. Ach, du hast es selber gehabt. Ja, ich habe es selbst gehabt. Man geht vor die Hunde. Man liegt irgendwann ganz jämmerlich in der Gosse. Und irgendwann macht der Körper es auch nicht mehr mit. Und dann ist die Seele sowieso schon im Arsch, wenn der Körper es nicht mehr mitmacht. Und da muss man, wie auch immer, für sich einen Weg finden, die Notbremse zu ziehen. Und wenn ich so eine Geschichte höre mit deinem Freund, denkst, das geht es mir wirklich extrem an die, ans Gemüt. Wie schlimm und wie traurig das sich schon entwickelt hat bei dir. Ich muss ehrlich sagen, es trifft mich jetzt total. Also. Und ich weiß eben aus Erfahrung auch, und deswegen sagte ich gerade, du musst das auch so erzählen und nach draußen legen. Das tut einem gut, wenn man in einer solch schlimmen Phase ist, wenn man da ganz frei und sehr detailliert drüber spricht. Das ist der allererste Schritt zur Selbsthilfe oder zur Hilfe überhaupt schlechthin. Ja. Ich weiß es nicht, was mit deiner Therapeutin da los ist. Wenn du seit einem Jahr bei der bist und nichts in die Gänge kommt, würde ich fast auch schon sagen, ist es auch nicht die richtige Ansprechpartnerin. Wie gesagt, ich kann dir keinen schlauen Ratschlag geben. Ich kann dir nur sagen, suche, versuche, unternehme alles nur Erdenkliche, um da rauszukommen. Du ruinierst dein Leben oder du stirbst in ein paar Jahren. Ja. Ich habe es so oft schon probiert und es waren so viele Ansätze da und es kam immer irgendwie da was und ich denke, du kennst vielleicht wirklich selber irgendwo, also wenn es auch so bei dir war. Mhm. Und das ist wirklich ein Teufelskreis. Ja, ich weiß. Man findet einen Ausstieg nicht da. Ich war hinterher glücklich, wenn ich es. Es waren immer so, ich bin weggekommen, nicht von heute auf morgen. Es war für mich, in der schlimmsten Phase hatte ich mehrfach am Tag solche Anfälle. Und ich war hinterher stolz, wenn ich einen Tag es geschafft hatte, zwei Tage es geschafft hatte, hinterher eine Woche, vielleicht zwei Wochen, einen Monat. Und das hat mich dann immer mehr angefeuert, weiterzumachen. Irgendwann war es dann wirklich weg. Mhm. Ich glaube, es bringt auch nicht viel, wenn ich dich mit meinem Psychologen nochmal verbinde. Ich vermute mal, dass du alles schon herausbekommen hast, ne? Ja. Was ist da an. Ja. Also, liebe Stefanie, ja. Du bist deines Glückes Schmied. Ich hoffe. Das ist ein blöder Spruch, aber es ist nun mal so. Das Allerschlimmste, was passieren kann, ist, dass du dich hängen lässt. Und wenn du das Gefühl hast, die Therapeutin bringt nichts, geht es einem anderen. Und versuche mit Selbstdisziplin, soweit es irgend möglich ist, da rauszukommen. Aber es gibt eben bei dieser Krankheit keinen goldenen Rat, der für alle gilt und der bei allen funktioniert. Ich gebe mir jetzt echt Mühe und ich. Meld dich doch bei mir nochmal in ein paar Monaten. Ja. Ja, das würde mich sehr interessieren. Ich kann Positives berichten. Ich gebe mir und meld dich auch, wenn es nicht geklappt hat, dass wir nochmal miteinander reden. Ja. Ja? Ich wollte noch ganz toll danken. Ich finde deine Sendung ganz toll. Und vielen Dank. Du machst den Leuten viel Mut. Dankeschön, Stefanie. Ja, schön. Alles Gute von Herzen. Ja, vielen Tschüss. Dank. Tschüss. 1.30 Uhr und 25 Sekunden und jetzt machen wir eine kleine Pause. We'll be right back. 31 und 52 Sekunden. Hier ist Radio 1 Live, das ist der Fernsehen mit der Telefon-Talkshow Domian. Wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, über welches Thema auch immer, ruft mich ganz einfach an, kostenlos, die Telefonnummer für euch 0800 5678 111. Und dann noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache: Wenn ihr Heller von Sinnen und Jürgen Domian mal live zusammen erleben wollt, das könnt ihr diese Woche in Köln, und zwar am Freitag. Freitagabend lesen wir in der Buchhandlung Gonski am Neumarkt um 20 Uhr aus unserem Buch. Diese Woche Freitag in Köln, 20 Uhr, Buchhandlung Gonski am Neumarkt. Matthias, 29 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo. Matthias, was ist dein Thema? Ich möchte mich gerne unterhalten über das Thema Kampfhunde, was momentan durch alle Zeitungen geht. Ja, die Innenminister werden in den nächsten Tagen darüber entscheiden, ob Kampfhunde verboten werden in Deutschland. Mhm, genau. Langfristig. So wie in Bayern. In Bayern gibt es keine Kampfhunde. Ja. Und in Bayern gibt es auch keine Unfälle durch Kampfhunde. Mhm. Was ist deine Meinung dazu? Also mir tut das auch jedes Mal weh, wenn ich irgendwas in der Zeitung lese. Mhm. Wenn etwas passiert ist. Genau, Bullterrier hat Kind Nase abgebissen und solche Sachen. Also das tut mir auch jedes Mal weh, wenn ich das höre. Dann muss ich aber leider dazu sagen, es ist meiner Meinung nach nicht, also es liegt nicht direkt an den Hunden, sondern viel an den Menschen. Matthias, dieses Argument hört man immer wieder. Aber ist es denn nicht letztendlich egal, wenn so etwas Schlimmes passiert ist? Es ist passiert. Ja. Und es ist durch den Hund passiert. Mhm. Ne? Ich glaube das auch. Ich bin auch der Überzeugung. Aber solange die Gefahr besteht, dass Menschen diese Tiere so verzüchten können, ist es denn nicht richtig, dass man da vorsichtig mit umgeht? Man tut sich ja den Hundehaltern Unrecht, die einen sogenannten Kampfhund haben und die ordentlich damit umgehen. Das ist richtig. Aber hast du so einen Hund? Ich habe so einen Hund. Dachte ich mir, ja. Mhm. Wir haben einen American Staffordshire Terrier. Mhm. Und also der lebt mit in der Familie und sind kleine Kinder da. Und ich bin der Meinung, also er ist gut sozialisiert und es hat noch keine Probleme mit dem Hund gegeben. Mhm. Was wäre denn dein Vorschlag? Du bist ja nun wirklich Insider. Was wäre denn dein Vorschlag, wie man auch jetzt gesellschaftlich, politisch mit diesem Problem, und es ist ja nun ein Problem, weil die Übergriffe und auch die Todesrate ständig ansteigt. Das ist ja nur ein Warnsignal, das darf man ja nicht übergehen. Mhm. Also meiner Meinung nach, also erstmal kein Zuchtverbot, weil ich sag mal, dann werden diese Menschen, die diese Hunde jetzt verzüchten, auf andere Rassen zurückgreifen. Und also ich bin Kann man denn andere Rassen auch so scharf machen? Bin ich schon der Meinung. Also ich weiß es nicht, ich frage dich. Riesenschnauzer, Boxer, Rottweiler, Dobermann. Es ist zwar nicht die Kraft dahinter, jetzt vom Beißen her, sage ich jetzt mal, aber... Ich glaube, beim Rottweiler auch, ne, glaube ich. Ja, doch. Deswegen bin ich also, ich habe heute eine Fernsehsendung gesehen auf Hessen 3, auch mit dem Innenminister von Hessen, und der sagte also... Schäferhund sollte nicht verboten werden, Rottweiler sollte nicht verboten werden. Das ist meiner Meinung nach nur, weil eben der VDH dahinter steht. Ich meine, der VDH steht bei unseren Rassen auch dahinter. Was ist VDH? Verein des Deutschen Hundewesens. Und da bin ich der Meinung, also wenn man sowas hört, Schäferhund und Rottweiler sollte nicht verboten werden, dann, ich habe Statistiken hier zu Hause liegen, Schäferhund, ein tödlicher Unfall, das ist also... Vom Beißen her, also von der Statistik her, steht der Schäferhund an Nummer 1. Was wäre denn dein Vorschlag? Irgendwas muss ja passieren. Ich glaube, da sind sich alle mittlerweile einig. Und es ist ja schon eine überzeugende Geschichte, wenn man aus Bayern hört, dass dort nichts passiert, weil es diese Hunde nicht gibt. Ja, also wobei ich sagen muss, als ich war jetzt in Bayern gewesen, in Würzburg, habe ich auch einen Pitbull gesehen. Da habe ich also den Mann auch angesprochen, habe gesagt, ich dachte, die Hunde sind bei euch verboten. Da sagte er mir, ja, er wäre nicht angemeldet, also nicht registriert. Ja gut, Ausnahmen, es gibt immer Leute, die das Gesetz hintergehen. Und es gibt auch Ausnahmeregeln. Aber zurück zu meiner Frage, was meinst du, was geschehen sollte? Also ich bin der Meinung, generell erstmal Hundeführerschein einzuführen für diese Rassen. Finde ich auch, ja. Begleithundprüfung. Und auf jeden Fall Leinenzwang auf öffentlichen Veranstaltungen. Also meiner Meinung nach haben die Hunde gar nichts zu suchen. Und wenn, dann also nur mit Maulkorb. Ich wollte gerade fragen, ich habe noch nie so einen sogenannten Kampfhund, noch nie, mit Maulkorb gesehen. Schäferhunde schon öfter. Kann man diesen Hunden keinen Maulkorb anlegen? Doch, ne? Doch, ja. Also, geht schon. Also ich bin jetzt auch nach diesem Thema, also nach diesen ganzen Wochen, also wo das Thema jetzt durch die Presse geht, bin ich jetzt also schon am Überlegen, ob ich unseren Hund also wirklich auch jetzt schon an Maulkorb gewöhne. Mhm, also wenn man ihn gewöhnt und das behutsam macht, wäre das durchaus auch tiergerecht. Ja. Ne? Also man würde den Hund nicht quälen damit. Mit nee, dem also bin ich nicht dabei. Ja, das wäre eine fabelhafte Idee. Die Leute hätten ihren Hund, den sie gerne haben, und nach außen hin wäre er abgesichert, dass nichts Schlimmes passieren kann. Und in der Wohnung, oder dann kann man den Maul natürlich wieder abnehmen. Ja. Und vor allen Dingen also verstärkte Kontrollen der Hundehalter. Mhm. Also Hundeführerschein, Maulkorb und verstärkte Kontrollen. Ja. Das sind doch Tipps, die ich für einen Besitzer eines solchen Hundes sehr konstruktiv finde. Finde ich toll, dass du das so vorschlägst. Also weil man hört ja oft von Besitzern, die sagen, nein, das ist alles ganz harmlos und tut nichts. Nee, also das will ich nicht sagen. Mhm. Also ich muss dazu sagen, die Schwiegermutter durch die ganze Sachen, die jetzt durch die Presse gehen, ist die Schwiegermutter auch schon so weit und macht sich also jetzt schon Gedanken und sagt, was ist, wenn der Hund irgendwann mal austickt? Und da, das ist natürlich dann, wo ich mir sage, wunderbar, was die Presse jetzt, ich meine, ich will es nicht runterspielen. Es ist passiert und es passiert jeden Tag, also momentan, man hört jeden Tag was. Und es tut mir immer weh, wenn ich sowas höre. Da verstehe ich also auch nicht, wie das passieren konnte. Wir haben deine Vorschläge gehört, ich finde die gut. Und wir verfolgen das jetzt in der Presse weiter, wie die Politiker darüber entscheiden werden. Ich hoffe, dass es nicht so heftig wird. Ja. Okay, und Matthias. Danke. Alles Gute noch für deine Sendung. Vielen Dank. Toi, toi, toi, und mach weiter so. Vielen Dank, auf Wiederhören. Danke auch. Tschüss. Tschüss. Jetzt haben wir den Daniel. Daniel ist 29. Nee, 26. 26. Hey, 3 Jahre älter gemacht. Na? War auch nicht schlimm. Auch nicht schlimm. Hallo? Ja. Pass auf. Zu deiner ersten Rednerin, da wollte ich noch mal sagen. Zu Renate mit der einen Mark, ja. Das finde ich topfit, ne? Und wenn ihr wollt, gebe ich euch nachher meine Kontonummer. Ich verspreche, ich gebe das Geld weiter. Nee, uns nicht, ne? Du musst es ja, also wie, nochmal, nicht bitte an den WDR, der WDR hat damit nichts zu tun. Das ist RTL-Angelegenheit. Ja, gut. Pass auf, mein Thema ist dicke Frauen. Dicke Frauen? Ja, genau. Du stehst auf dicke Frauen? Ja, aber erst seit neuestem, so seit einem Jahr oder so. Viele Männer gehen ja, wenden sich ab, ne? Und sagen nein. Das ist eigentlich so gewesen. Ich bin einer, der ist halt nicht so viel von festen Beziehungen. Hm. Warum nicht? Weil ich lieber so am Wochenende rausgehe, so. Ich lebe mein Leben jetzt. Du bist ein Wochenend rausgehe. Ja, das kann man sagen. Ja. Und es war so, ich habe damals 3 oder 4 Freundinnen gehabt, die waren also nicht so von einer etwas stabileren Sorte, sondern das waren eher so als schlanke Frauen. Mhm. Und ich habe das Gefühl gehabt, die nehmen einen nur aus und da bin ich also nicht so der Typ gewesen für, im Bett lief nicht so viel. Die Bohnenstangen lügen und nehmen einen aus. Ja, so eine Meinung bist du. So ist es bei mir gewesen. Auf jeden Fall habe ich festgestellt, dass ich molligere Frauen in Diskotheken zum Beispiel viel einfacher ansprechen kann und nachher im Bett auch viel mehr läuft. Ehrlich? Ja, vielleicht sind die auch dankbarer, wenn die angesprochen werden in der Disco, weil die ja in der Regel nicht angesprochen werden, vermutlich. Ja, genau, weil die eigentlich weniger angesprochen werden, die sind froh, wenn sie dann abkriegen, sag ich mal ganz. Und mollige Frauen gehen auch so richtig ab im Bett. Ich kann dir mal ein Beispiel dafür sagen. Ich habe mal gelesen in so einer Zeitung, dass du, wenn du bei einer Frau den Kitzler mit Angelschnur abbindest oder rumleckst, ja, komm, nicht zu pornografisch jetzt. Ja gut, aber... Wir sind ja in der Öffentlichkeit. Ja gut, das wollte ich aber nur mal dabei sagen. Ja, also, das piepen wir jetzt mal aus, ne, was du gerade gesagt hast. Ja, das piepen wir aus. Sag's mal ein bisschen vornehmen. Ja, Geht wahrscheinlich nicht. Ich finde da keine Worte für. Nein, also, aber du findest, dass dicke Frauen besser im Bett sind. Die sind besser im Bett, die kann man auch mehr, die gehen auch mehr ab. Wie dick dürfen sie oder sollten sie denn... für deinen Geschmack sein? Ja, ich sag mal, Kilozahl, sollen wir sagen, 120 Kilo oder hey, so. Hey, das ist natürlich schon... Ja gut, aber ich glaube, das kommt immer auf die Größe drauf. Wenn ich jetzt so eine kleinere Frau habe oder so. Weißt du, was mich wundert? Wenn du in deinem hohen Alter von 26 Jahren dann doch noch so eine Reizmusterveränderung durchgemacht hast. Ne? Wir alle haben ja so unser Jagdraster. Mhm. Und wenn du vorher nur auf relativ normal gebaute Frauen aus warst, dass du dann dich jetzt auch richtig... Ja, das Problem ist ja auch das, dass ich damals weniger abgekriegt habe. Ne? Und höre ich denn vielleicht da so ein bisschen raus, dass du sie dann doch nur nimmst, weil du sie eher kriegen kannst? Ich nehme alles, was ich kriege, sag ich mal. Also, dicke Frauen springen besser an. Ja gut, aber ein dickes Kompliment ist ja auch, dass die Dicken besser im Bett sind. Ja klar, also... Aber kann man das so verallgemeinern? Ich wäre da vorsichtig. Ja, ich weiß nicht. Also ich finde alle gut. Du findest einfach alle Frauen gut, ne? Ob dick, ob dünn, ob rot, ob blond, ne? Hauptsache sie gehen mit dir mit. Ja, genau. Ja. Und wolltest du auch mal so erzählen hier, ne? Ja. Dann, ja nein, aber jetzt, nee, jetzt auch. Nochmal die Frage mit der Hand aufs Herz. Wenn eine dicke 110 Kilo, so ein richtig schnuckeliges Mädchen, schön zurechtgemacht. Da sitzt in der Disco und eine normal schwere Frau von, sagen wir mal, was ich, 62 Kilo oder sowas. Auch gut aussehend und sag ich mal so. Daniel steht davor. Beide Frauen flirten mit Daniel. Wohin geht denn Daniel? Dann werde ich das so machen, dass ich der 61 Kilo schweren Frau sage, pass mal auf, was hältst du davon, wenn wir einen Dreier machen? Ah. Und wenn sie nein sagt, nehme ich nur die Dicke mit. Ah ja, gut, das wollte ich hören eigentlich. Also insofern... Hauptsächlich gehe nicht leer aus. Ist da doch ein bisschen Wahrheitsgehalt hinter. Ja, klar. Ja, also wir grüßen alle dicken Frauen. Ja, sicher. Und wer sich dabei wohlfühlt, ist ja okay. Ja, genau. Und wer nicht, der sollte was an sich ändern. Ja, gut. Ja. Daniel, danke. Ja. Tschö. Tschö. Andreas, 36 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich habe das gerade verfolgt mit der aus Big Brother da, der Tante. Und ich bin entsetzt da über diesen Spendenaufruf. Denn ich muss ganz ehrlich sagen... Erstmal hat sie sich da komplett selbst reingeritten, hat bei den ganzen Haftbefehlen, die da ausgesetzt wurden, die hat sich überhaupt nicht gekümmert. Mhm. Das kam heute auch ganz klar rüber. Hast du die Sendung auch gesehen? Ja, ich habe das heute mit Ulrich Mayer gesehen. Big Brother gucke ich eigentlich nur die Zusammenfassung. Mhm. Ja, ich habe Ulrich Mayer leider nicht gesehen, deswegen kann ich ja gar nicht richtig mitreden. Ja, und ich fand das also sehr gut, dass die Dame sagt, sie hat geweint. Mhm. Für mich... Also wie gesagt, wenn das so einfach ist, dann haue ich meine Wohnung auch in Klump und dann könnt ihr mit dem Kamerateam vorbeikommen, dann weine ich ein bisschen und... Ja, aber du sitzt eben nicht im Big Brother Haus, das ist der große Unterschied. Um dich kümmert sich keine Socke, ne? Das ist eben, sie wird bevorzugt behandelt jetzt, weil sie eine gewisse Prominenz schon hat, ne? Und das ist die Ungerechtigkeit dabei auch, all denen gegenüber, die halt auch verschuldet sind. Ja, aber wenn ich in den Baumarkt reingehe zum Beispiel und dafür 30.000 Material, für 30.000 Mark Material raushole, dann weiß ich doch, wie ich das bezahlen soll. Und wenn ich das nicht weiß, dann ist das für mich ein Vorsatz zum Betrug. Also, ich höre daraus, dass du ihr auch massive Vorwürfe machst. Vielleicht ist ein bisschen unverschuldet, auch ein bisschen Pech dabei, mit dem Unfall und sowas, was man da so gehört hat. Aber du meinst, dass sie auch viel Dreck selbst am Stecken hat. Selbstverständlich. Und sie schuld dran ist. Drei Haftbefehle, die heute durch die Sat.1-Sendung ausgesetzt worden sind. Die war also bis heute Morgen wurde die per Haftbefehl gesucht. Und das passiert mir doch auch zum großen Teil, wenn ich mich um nichts kümmere. Man las ja auch, dass sie zu verschiedenen Gerichtsterminen überhaupt nicht erschienen ist. Und daher diese Haftbefehle auch erstellt worden sind. Ja, genau, die hat sich um nichts gekümmert, das sage ich ja. Und jetzt... So, du bist als Kind in den Brunnen gefallen. Was würdest du denn jetzt vorschlagen, was da jetzt passieren soll? Und nehmen wir mal an, du kannst nichts vorschlagen, nehmen wir mal an, die Renate wäre jetzt erfolgreich mit ihrer Idee und es entsteht jetzt irgendeine riesen Spendenaktion. Wie würdest du das sehen? Würdest du das wirklich kritisch sehen und würdest du es ihr übel nehmen, wenn sie es annehme? Nein, wenn sie es nimmt, dann hätte sie einfach viel Erfolg mit ihrer Tour gehabt. Aber ich würde es unmöglich finden, wenn die Leute der wirklich Geld spenden. Denn wenn die Dame wirklich Gutes tun will, dann soll sie zum Bahnhof zufahren, sich da die Kinder, die 14-jährigen Kinder, die wirklich unverschuldet in so Notlagen gekommen sind. Und unsere Welt ist abgrundtief ungerecht. Du hast natürlich vollkommen recht. Für einen Spendenaufruf dieser Art gäbe es sicher hunderttausend andere Exemplare, die es dringender nötig hätten. Ne? Und, also ich war jetzt wirklich entsetzt, weil das kann doch nicht angehen. Ich sag dir, das ist so durchgeknallt im Moment, diese Hysterie, die besteht, diese Sendung herum, ich halte das fast für möglich, dass so etwas in die Gänge kommt. Ich weiß es nicht, aber ich halte es für möglich. Die wird mehr Geld machen, als wenn sie die ganzen Tage da drinnen gesessen hat. Also das glaube ich auch jetzt. Findest du sie denn, du kennst sie ja wahrscheinlich auch aus der Sendung heraus. Ja. Ist sie dir so als Mensch sympathisch oder... Ein bisschen zu laut ist sie mir persönlich. Aber das ist wie gesagt das Persönliche. Ich mag das nicht, wenn Frauen so... Aber ich mag das auch nicht, wenn Männer so laut. Du stehst mehr so auf die Mäuschen wie Jonah oder so. Nee, auch nicht so, aber ich auch nicht auf das Vorlaut. Ja, und sie lacht auch zu viel, ne? Ja. Manchmal denke ich, nur ist es auch gut, Mädchen, du lachst nicht immer zu. Wegen jedem Scheiß lacht sie, ne? Ja, das ist, und mit dem Jürgen hat sie da ja wohl... Sie würde ja gerne mal an Jürgen ran, ne? Aber Jürgen lässt sie ja nicht. Ja, vielleicht machen sie das ja nächstes Jahr auf Mallorca am Ballermann. Ja, aber Jürgen hat ja eine Freundin. Ja. Das haben viele. Der wird sich wahrscheinlich ärgern, dass er eine Freundin hat, sonst hätte er da jetzt schon eine Unterhaltung. Ne? Ja, das stimmt wohl. Also, Andreas, deine Meinung war Blödsinn, sie ist selbst schuld dran und andere Leute haben auch Pech und denen wird auch nicht so geholfen. Also genau. Finger weg vom Spenden. Und vor allen Dingen möchte ich noch eine einzige Bemerkung machen. Wenn ich eine Firma aufmache und ich weiß, ein Unfall kann mich ruinieren, dann denke ich auch an eine Versicherung. Das ist mir zum Beispiel unbegreiflich, dass man in der Situation und überhaupt sich nicht krankenversichert. Weil man dadurch durch einen Unfall eben in einen Abgrund stürzen kann. Ne? Und 300.000 Mark kommen nicht in 24 Stunden, hat man nicht 300.000 Mark schuld. Ich danke für deine Meinung. Und ich auch, ich bin nämlich wieder hellwach. Ja. Tschüss. Danke. Tschüss, Andreas. Michael, halt. Wo ist er? Hier. Ja, drei, 23 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, morgen, Domian. Über was unterhalten wir beide uns denn jetzt? Und zwar, meine Freundin ist mit meinem besten Freund fremdgegangen und ich habe sie dabei erwischt. Das alte Lied. Ja, alte Lied. Wie oft ich das hier schon gehört habe. Ja. Mensch, es darf nicht wahr sein. Dein bester Freund. Ja. Mit deiner Freundin. Wie lange bist du mit der Freundin zusammen schon? 2,5 Jahre. 2,5 Jahre schon. Mhm. Und wie lange kennst du den Freund? Ja, also 100 Kindergarten, Jahr. 20 Kinder. Jahre. Mhm. Und wann war das, dieses... Das war von Samstag auf Sonntag. Ach, jetzt in dem Osterwochenende. Jetzt kürzlich erst. Mhm, richtig. Und wo hast du sie erwischt? Und zwar, sie haben sich öfters getroffen, da hatte ich auch im Prinzip nichts gegen, weil sie sich gut verstehen und sind öfters mal ins Kino gegangen. Aber dann eine ganze Zeit lang hatte ich ein ganz ungutes Gefühl. Ich denke, da irgendwas ist da. Und dann, ich hatte Spätschicht und sie waren zusammen auf einer Fete. Ja, und da dachte ich, naja, fährst du einfach mal gucken. Bin dann hochgefahren, wo die Fete ist. Hab geguckt, ob ihr Auto da steht. Die Auto stand da. Dann habe ich mich ein bisschen abseits hingestellt und habe einfach gewartet, bis sie abfahren. Mhm. Und bin ihnen dann einfach hinterhergefahren. Mhm. Und dann, wo sind sie hingefahren? Ja, erstmal in Richtung Heimat. Mhm. Da habe ich mich auch von ausgegangen, also in Richtung... Ja, und dann irgendwann sah ich ein Auto links, also ich hatte einigen Abstand, sah ich ein Auto links abbiegen. Ich denke, naja, auf einen kleinen Parkplatz in dem Wald. Da dachte ich, naja, fahr mal weiter. Aber dann kam lange Zeit kein Auto mehr. Ich bin mal schneller gefahren und denke, naja, das müssen sie wohl gewesen sein. Ach, die sind abgebogen? Die sind abgebogen, genau. Das war dann im Prinzip das Auto, was auf diesen kleinen Parkplatz im Wald gefahren ist. Ja. Und dann dachte ich, naja, du kannst da jetzt nicht runterfahren. Hab mein Auto irgendwo abseits abgestellt. Bin dann da runtergegangen. Im Dunkeln? Im Dunkeln. Wie im Krimi? Sozusagen, ja. Mhm. Und hast dich angeschlichen? Hab mich in die Nähe vom Auto geschlichen und denk, naja, wenn du jetzt an das Auto gehst und die sitzen da nur und reden, dann... Peinlich, ne? Ja, dann hab ich ihr Vertrauen missbraucht und dann stehe ich auch ganz blöd da. Was hast du gemacht? Ja, ich habe mich erstmal da hingestellt und überlegt, was tust du? Hatten die Scheinwerfer noch an? Nee, es war alles dunkel und man konnte auch in dem Auto nichts erkennen. Ich hatte vielleicht gehofft, vielleicht siehst du was. So, und wie dann, hast du sie dann letztendlich ertappt? Ja, und dann hörte ich plötzlich so Geräusche, wie wenn über jemand einen Ganghebel betätigt, also des Öfteren. Und dann denke ich, naja... Ganghebel? Ja, also so ein Klackern. Mhm. Wenn man dagegen kommt, dann klackert es ja schon mal. Und das hört ich dann des Öfteren. Das heißt, die sind dagegen gekommen? Ja, und dann bin ich da hingegangen, hab reingeguckt, ja, und dann war die Sache im Prinzip klar. Also die waren mittendrin? Ja, nee, ich würde mal sagen, im Anfangsstadium. Also es ist noch nichts passiert, aber es reichte schon. Also sie waren ausgezogen schon? Teilweise, also obenrum ausgezogen, auch schon ziemlich wild am... Knutschen? Genau, richtig, am Knutschen. Aber ich finde ja schon abgefahren, dass sie das aufgrund des Geräusches... des Gangschalters, dann... Ja, also wenn man sich normal unterhält, dann sitzt man nebeneinander und dann kann man sich andauernd gegen den Gang heben. Ja. Und wenn jemand natürlich im Auto irgendwie wo drüber klettert... Na gut, aber das ist schon, finde ich schon sehr kurios, dass du aufgrund dieses Geräusches dann da rangegangen bist. Ja, ich bin... Du warst ja wahrscheinlich auch super skeptisch, ne? Ja, ich wollte mich im Prinzip nicht irgendwie dahinstellen und plötzlich sitzen die dann nur und unterhalten sich. So, jetzt hast du das gesehen. Hast du die Tür aufgemacht und hast angefangen zu brüllen, oder was? Nee, ich habe die Tür aufgemacht und erstmal wussten beide nicht, was überhaupt jetzt los ist. Ich war auch erstmal ganz baff, mein Freund ist aus dem Auto raus. Ich habe ihn natürlich gefragt, warum, aber er konnte mir natürlich erstmal, war er auch total fertig. Wie, du hast noch die Ruhe gehabt zu sagen, warum macht er das? Ja, also ich denke ziemlich viel über über nach, bevor ich irgendwas tue. Und ich weiß, wenn ich da rumbrülle und alles, das hat alles keinen Sinn, da komme ich nicht weiter mit. Also gab es denn überhaupt ein Gespräch oder waren alle so geschockt und so perplex? Ich habe erstmal versucht, mit ihm zu reden, aber er war erstmal selber so fertig und er wusste im Prinzip auch, was er da im Moment gerade getan hat. In dem Moment habe mich dann erstmal zu meiner Freundin ins Auto gesetzt, die auch natürlich ziemlich fertig war, und habe versucht, mit ihr zu reden, aber da war auch erstmal... So, jetzt hast du sie wirklich ganz heiß ertappt. Jetzt sind ein paar Tage vergangen. Ja. Wie ist die Situation heute? Ja, jetzt ist es so, also ich wollte jetzt natürlich, also ich wollte die Beziehung weiter aufrechterhalten, auch zu meinem Freund, weil ich kenne ihn wirklich lange und gut, ich dachte, dass es unter Umständen Ausrutscher, der hätte mir auch passieren können. Sehr großherzig von dir, also das, so würde manch einer nicht reagieren. Was sagen denn die beiden jetzt, was wollen die? Ja, also ich bin dann zwei Tage später, ich habe mit meinem Freund, ab und zu mal telefoniert, ich habe ihn auch nachher noch nach Hause gefahren, um mich mit ihm zu unterhalten, aber er war auch leicht alkoholisiert, also da war nicht viel Gespräch möglich. Also er versucht sich jetzt erstmal ganz da rauszuhalten, sie nicht mehr zu sehen, lässt sich natürlich schwer vermeiden, weil... Hast du denn den Eindruck, dass da schon länger eine Parallelbeziehung gelaufen ist, oder war das wirklich das erste und einzige Mal? Ja, das war im Prinzip das erste, was ich gefragt habe, und da haben auch beide gesagt, also so zwei Wochen. Das ist auch so der Zeitung gewesen, wo ich im Prinzip so ein ungutes Gefühl bei der Sache so hatte. Deine Freundin, was sagt die, was will die? Ja, also sie wusste erstmal gar nicht, was sie will, weiß im Moment auch nicht so richtig, was jetzt los ist. Hat sie sich denn wenigstens entschuldigt? Ja, das schon, das schon. Also sie wollte auch die Beziehung erstmal beenden, aber das wollte ich im Prinzip nicht, weil... Also ich habe jetzt den Eindruck, da sitzen drei Leute, die wissen gar nicht, was sie wollen, was sie sollen, und wissen nicht vor, zurück oder wohin. Ja, also mein Freund ist jetzt erstmal ganz aus der Sache raus. Der, mit dem habe ich vereinbart, dass er sich da jetzt ganz raushält, und hat mir auch versprochen, dass sowas nie wieder vorkommen wird. Also, und Michael, ich finde, wenn das wirklich jetzt das erste Mal war, und du bist ja jemand, der nun wirklich nicht impulsiv und zornig da reagiert, und ihr bisher eine gute Beziehung hattet, hattet ihr eine gute Beziehung? Also... Da war nie was. Und das Problem ist auch, sie kann über ihre Gefühle und so solche Sachen redet sie nicht gern. Aber das solltet ihr auf jeden Fall jetzt tun. Das habe ich auch welche. Ich würde jetzt auch viel mit ihr gesprochen. Ja, und ich würde jetzt auch nicht diese Beziehung wegen dieser einen durchaus schlimmen Sache, aber wegen dieser einen Sache direkt in den Mülleimer werfen. Nee, das will ich auch nicht. Und das habe ich auch gesagt. Nur sie wollte die Beziehung beenden. Und ich habe zu ihr gesagt, ich habe ihr eine Woche Zeit gelegen, das war letzte Woche Montag, und sie sollte sich nochmal überlegen, ob sie das wirklich will. So, und jetzt sind wir erstmal so weit gekommen, dass wir es jetzt erstmal nochmal versuchen. Finde ich wunderbar. Hätte ich genau jetzt auch zu euch gesagt, Michael. Und ich kann euch nur wünschen, dass ihr da wieder Fuß fasst. Und wenn du deinem Freund sogar verzeihen kannst und das auch eine gute Freundschaft war, dann könnte man dir vielleicht nach einer gewissen Ruhephase auch nochmal aufgreifen. Gute Entscheidung. Ich bin schon mal zu ihm gefahren und solche Sachen, aber wie gesagt, in der Beziehung ihm wieder zu vertrauen, das ist schwieriger. Da muss er jetzt schon viel unternehmen. Ich wünsche euch und eurer Liebe auf jeden Fall viel Glück, und ich finde es gut, dass ihr jetzt erstmal so das entschieden habt. Alles Gute. Ja, danke schön. Tschüss. Tschüss. Raffaela. Ja, guten Morgen. Was für ein Name. Raffaela, 19 Jahre alt. Ja, genau. Da kriege ich direkt eine Gänsehaut. Wieso? Ja, weil das ein toller Name ist. Das klingt so rassig und so. Du bist. Ach, naja, geht. Naja, ich finde es jedenfalls sehr schön. Was ist dein Thema? Mein Thema ist eigentlich auch Bulimie und Magersucht. Ich hatte das vorhin von der Stefanie. Ich habe da gerade Radio angemacht und habe das gehört. Ja. Und habe mich sehr darin wiedererkannt. Mhm. Also ich habe auch Magersucht und Bulimie gehabt. Mhm. Bin allerdings jetzt seit 4 Monaten, seit Anfang 2000, sozusagen clean oder trocken, ich weiß nicht, wie man es nennen soll, gesund vielleicht auch. Mhm. Und wollte, weiß nicht, wie gesagt, einfach mal darüber reden, weil wir ja so ein bisschen... Das Problem ist ja immer, in diesem Fall oder in solchen Fällen gute, kluge Ratschläge zu geben. Weil ich glaube, dass es nicht übertragbar ist. Nein. Aber erzähl doch mal von dir, wie du es denn... Erstmal, wie lange hast du dann gelitten? Also, alles hat angefangen mit 15. Mit 15. Aber ungefähr, ja, ungefähr 15, 16 mit Magersucht, 1,5 Jahre. Mhm. Und es ist also ziemlich schnell dann umgeschlagen halt in Bulimie, mhm, weil ich das Gewicht halt nicht halten konnte. Mhm. Oder weil ich auch einfach auch keine Kraft mehr hatte. Ich meine, ist ja logisch, ne? Ja, natürlich, ja. Und jetzt sag doch mal, wie du, welche Schritte du eingeleitet hast, dass du jetzt sagen kannst, ich glaube, ich habe es im Griff. Ich glaube, ich habe es geschafft. Ja, also ich habe den Willen allein schon im Kopf gehabt, wie du das auch vorhin sagtest, dass man keine Kraft mehr hat. Man hat keinen Mut mehr, man hat die Seele, wie du das vorhin sagtest, ist im Arsch. Mhm. Man hängt da nur noch, es ist nur noch eigentlich ein Leben zwischen Klo und Bett sozusagen. Mhm. Und da habe ich gedacht, das kann es nicht sein. Mhm. Ich meine, du bist mehr da in diesem Leben, mhm, als dass du dir alles kaputt machst, deine Beziehung mit dem Freund, mit der Familie, mit Bekannten. Waren das nur so diese vernünftigen Überlegungen? Ja. Das heißt, du hast das alleine geschafft oder mit Hilfe einer Therapeutin? Ja, also pass auf, habe ich mir da alleine Gedanken drüber gemacht, mhm, für mich musste der Willen schon alleine da sein. Also ich musste da so einen gewissen Schritt auch alleine gehen, dass eben ja praktisch dieser Gedanke schon im Kopf ist, weil ich denke, jemand anders kann einen da nicht so gut drauf bringen. Mhm. Und ja, dadurch, dass ich durch die Schule dann viel Stress hatte und mich darauf selber nicht so konzentrieren konnte, habe ich therapeutische Hilfe in Anspruch genommen. Aber eigentlich nur zu dem Zweck, dass er mir noch sozusagen so den letzten Tritt verpasst. Aber sehr klug, diese Vorgehensweise. Sich für sich selbst erstmal wirklich zu überzeugen und zu entscheiden. Nämlich zu überzeugen. Das ist aber, glaube ich, ausschlaggebend. Ausschlaggebend, absolut. Also ich habe so verstanden, wie du es gerade gesagt hast, dass du dich für deine Zukunft entschieden hast. Ja, natürlich. Hast, ne? Weil du hättest sie sonst nicht gehabt. Nee, ich habe mich auch darin, also ich mache jetzt gerade Abitur. Mhm. Und das war eben auch eine Sache, wo ich mir gedacht habe, wie willst du das schaffen? Wie willst du dein Abitur schaffen, wenn du nur im Bett liegst, wenn du nicht zur Schule gehst? Da habe ich gedacht, du musst dich jetzt entscheiden. Entweder du willst leben oder du willst krepieren. Und da habe ich mich einfach fürs Leben entschieden und habe mir gesagt, okay, ja, du musst leben. Und was ich noch sagen wollte, ihre Beziehung ist ja mit ihrem Freund vor 2 Monaten kaputt gegangen. Ja. Bei mir ist genau das Gleiche gewesen. Ehrlich? Eben auch dadurch, dass man sich immer auf sich bezieht dann hinterher. Und alles, es ist halt alles immer diese beschissene Krankheit und es hat keinen Sinn. Also Grundaussage, man muss sich für sich erstmal richtig im Klaren darüber werden und eine grundsätzliche Entscheidung treffen. Und dann kann man auch noch professionelle Hilfe in Anspruch nehmen. Ne? Und man muss die Entscheidung fürs Leben treffen, dass man leben will. Mhm. Und das Leben besteht mehr als nur dieser Krankheit. Es gibt so wunderbare Dinge im Leben. Danke dir, dass du noch angerufen hast und dass du durchgekommen bist. Alles Gute. Okay. Tschüss und viel Erfolg beim Abitur. Ach ja, ich schreibe morgen Klausur. Ach du Arme. Morgen und dann bist du erst noch am Telefonieren. Ja, ich muss noch lernen. Uiuiui. Also viel Erfolg, wir drücken die Daumen. Ja, danke. Tschüss, Raphael. Ciao. So, ihr Lieben, das war unsere erste Sendung. Die Startsendung nach der Osterpause. In der Technik war Jeanette Krause. Morgen haben wir wieder eine offene Telefon-Talkshow. Ein offener heißt, dass ihr euch bei mir, so wie wir es heute auch hatten, zu jedem Thema melden könnt. Unsere Leitungen, die Telefonleitungen, bleiben und sind wie immer um 0 Uhr schon geschaltet. Und wir sind dann hier um 1 Uhr im Radio und im Fernsehen, im Wiederfernsehen. Ich wünsche euch eine gute Nacht und freue mich auf morgen. Bye, bye. Ciao.